Soweit war die Verhandlung über Mr. Collins' Antrag zu Ende und Elizabeth hatte nur noch durch seine Gegenwart und durch die häufigen Anspielungen ihrer Mutter zu leiden. Er selbst drückte seine Gefühle weder durch Verlegenheit oder Niedergeschlagenheit noch durch Vermeidung ihrer Gesellschaft aus, sondern einzig durch vermehrte Steifheit und Schweigen gegen sie. Er sprach gar nicht mehr mit ihr. Und alle die kleinen, zarten Aufmerksamkeiten, die er ihr bis jetzt zu beweisen bemüht gewesen, wurden nun Miss Lucas zugewendet, deren Höflichkeit und geduldiges Anhören seiner langen Reden der ganzen Familie und besonders Eliza große Erleichterung gewährte. Man hatte gehofft, ihn nach dieser Katastrophe früher scheiden zu sehen, aber er war entschlossen, bis zum Sonnabend zu bleiben, wie es gleich anfänglich bestimmt gewesen. Nach dem Frühstück schlug Lydia einen Spaziergang nach Meryton vor, um Erkundigungen über Mr. Wickhams Zurückkunft einzuziehen und ihm, falls sie ihn sehen sollte, ihr Bedauern über seine Abwesenheit vom letzten Ball zu erkennen zu geben. Er begegnete den Damen am Eingang des Städtchens und begleitete sie zu ihrer Tante, wo selbst der Ball und alles, was dahin gehört, ausführlich besprochen wurde. Gegen Eliza äußerte er halblaut, dass er sich die Entsagung selbst aufgelegt, indem er es für besser gehalten, Mr. Darcy nicht in dem engen Raum eines Ballsaals zu begegnen, da er nicht für sich einstehen könne und doch um keinen Preis eine unangenehme Szene hätte herbeiführen mögen. Sie pries seine Vorsicht und fand auf dem Rückweg Gelegenheit, die Sache weitläufiger mit ihm zu besprechen, da er, nebst noch einem anderen Offizier, die Damen nach Longbourn zurückbegleitete. Diese Artigkeit gewährte, außer der Annehmlichkeit seiner Unterhaltung, noch den Vorteil, ihn ihren Eltern vorstellen und dadurch im Hause einführen zu können. Gleich nach ihrer Zurückkunft bekam Jane einen Brief aus Netherfield. Der Umschlag enthielt einen zierlich gepressten, von einer leichten Damenhand beschriebenen Briefbogen. Elizabeth bemerkte, dass ihre Schwester beim Durchlesen desselben die Farbe wechselte und mit besonderer Aufmerksamkeit auf einigen Zeilen ruhte. Und obgleich Jane sich bald wieder fasste und mit ihrer gewohnten Heiterkeit an dem allgemeinen Gespräch teilzunehmen versuchte, konnte Elizabeth dennoch ihre Angst nicht bemeistern, so dass selbst Wickham keine aufmerksame Zuhörerin mehr an ihr fand. Kaum hatten sich die Herren entfernt, als die Schwestern hinauf in ihr Zimmer eilten. »Der Brief ist von Caroline Bingley«, sagte Jane. »Sein Inhalt hat mich sehr in Erstaunen gesetzt. Die ganze Gesellschaft hat Netherfield verlassen und ist jetzt auf dem Weg nach London. Von Wiederkommen ist nicht die Rede, doch du sollst selbst hören.« Der Anfang enthielt die Nachricht ihrer schleunigen Abreise. Dann hieß es: »Außer Ihrer Gesellschaft, meine teuerste Freundin, lasse ich nichts in Herefordshire zurück, woran ich mit Bedauern und Sehnsucht denken werde. Und bis ein günstiges Geschick uns wieder zusammenführt und uns Gelegenheit gibt, jene schönen Stunden des Beisammenseins noch einmal zu wiederholen, möge eine ununterbrochene Korrespondenz den Schmerz der Trennung versüßen.« Diese hochtrabenden Versicherungen entlockten Eliza ein spöttisches Lächeln, und wenngleich durch die unerwartete und schnelle Abreise der Bingleyschen Gesellschaft nicht minder in Erstaunen gesetzt wie ihre Schwester, sah sie doch in diesem Vorfall nichts Beklagenswertes. Dass der Bruder sich durch die Abwesenheit seiner Schwestern abhalten lassen sollte, nach Netherfield zurückzukehren, schien ihr nicht wahrscheinlich. Und die Entbehrung ihrer Gesellschaft würde Jane in der seinigen minder schmerzlich empfinden. »Es ist allerdings zu bedauern«, sagte sie nach einer kurzen Pause, »dass du deine Freunde nicht noch einmal hast sehen können, bevor sie diese Gegend verließen. Wir wollen uns indessen mit der Hoffnung trösten, dass die schöne Zeit des Beisammenseins, welche Miss Bingley in der Ferne sucht, früher als sie erwartet zurückkehren und dass ein günstiges Geschick euch bald als Schwestern zusammenführen möge. Bingley wird sich gewiss nicht durch seine Schwestern in London zurückhalten lassen.« »Caroline erklärt aber ganz bestimmt, dass keiner von ihnen diesen Winter nach Herefordshire zurückkehren wird. Höre, was sie darüber schreibt. Als mein Bruder uns gestern verließ, meinte er, das Geschäft, welches ihn in die Stadt berief, in 3 bis 4 Tagen beendigen zu können. Da wir aber überzeugt sind, dass er hierzu eine längere Zeit bedarf, haben wir beschlossen, ihm dorthin nachzufolgen, um ihm die Unannehmlichkeit zu ersparen, seine freien Stunden allein in seiner Wohnung zubringen zu müssen. Viele meiner Bekannten sind schon nach London zurückgekehrt. Ich wünschte, Sie, meine teure Freundin, unter diese Zahl rechnen zu können, sehe aber leider keine Aussicht dazu. Ich hoffe, dass Sie Ihre Weihnachten in Herefordshire fröhlich begehen werden und dass die Anzahl Ihrer Lieben hinreichend genug ist, Sie über den Verlust der drei, die wir Ihnen entzogen haben, zu trösten. »Du siehst daraus«, sagte Jane, »dass er diesen Winter nicht hierher zurückkommen wird. Ich sehe nur daraus, dass Miss Bingley sein Zurückkommen nicht wünscht. Was könnte ihr dieser Wunsch helfen? Er ist ja sein eigener Herr und Herr seiner Handlungen. Aber du weißt noch nicht alles. Ich will kein Geheimnis vor dir haben und dir auch die Stelle vorlesen, die mich am tiefsten gekränkt hat. Mr. Darcy brennt vor Begierde, seine Schwester wiederzusehen, und auch wir verlangen sehr nach ihrer Gesellschaft. Georgiana Darcy findet nirgends ihresgleichen an Schönheit, Zierlichkeit und Bildung. Sie ist wahrhaft liebenswürdig, und Louisa und ich schmeicheln uns mit der angenehmen Hoffnung, sie bald als Schwester begrüßen zu können. Ich weiß nicht, ob ich schon früher über diesen für mich so wichtigen Gegenstand mit Ihnen gesprochen habe. Auf jeden Fall will ich diese Gegend nicht verlassen, ohne Sie darüber zur Vertrauten gemacht zu haben, und Sie werden meine Wünsche begreiflich finden. Mein Bruder verehrt Georgiana außerordentlich, und die häufige Gelegenheit, sie im häuslichen Kreis zu sehen, wird diese Verehrung sehr bald in Liebe verwandeln. Was Charles betrifft, so hoffe ich nicht bloß, die Parteilichkeit einer Schwester zu verraten, wenn ich behaupte, dass er ganz dazu gemacht ist, ein weibliches Herz zu fesseln. Bei allen diesen günstigen Umständen und fehlenden Hindernissen werden Sie, meine teure Jane, mir gewiss vollkommen recht geben, wenn ich mich zu den schönsten Hoffnungen berechtigt halte. »Was sagst du zu dieser Nachricht, meine liebste Lizzie?« fragte Jane, nachdem sie mit Lesen geendet. »Ist sie nicht deutlich genug? Spricht sie es nicht unumwunden aus, dass sie weder wünscht noch hofft, mich je als Schwester zu begrüßen, dass sie von ihres Bruders Gleichgültigkeit gegen mich vollkommen überzeugt ist und dies alles vielleicht nur gesagt hat, um mich zu warnen, mein Gefühl für ihn nicht allzu mächtig werden zu lassen? Kannst du ihre Worte anders deuten?« »Sie wünscht sie allerdings, auf diese Weise von dir gedeutet zu wissen. Doch wenn du meine Meinung hören willst, sollst du gleich eines anderen belehrt werden. Miss Bingley sieht, dass ihr Bruder auf dem besten Wege ist, sein Herz in Longbourn zu verlieren. Und dies kann sie nicht zugeben, weil sie ihn für Miss Darcy bestimmt hat. Sie folgt ihm in die Stadt nach, um ihn dort festzuhalten, und versucht unterdessen, dich davon zu überzeugen, dass du ihm ganz gleichgültig seist.« Jane schüttelte schweigend den Kopf. »Ja, so ist es«, fuhr Elizabeth fort. »Wer euch zusammen gesehen hat, kann an seiner Meinung nicht zweifeln. Und Miss Bingley ist klug genug, dies zu bemerken. Hätte sich Darcy ihr nur halb so viel genähert wie Bingley dir, so würde sie die hochzeitlichen Gewänder schon bestellt haben. Aber wir sind ihr nicht reich und vornehm genug. Und sie hofft, wenn nur erst die Heirat mit ihrem Bruder und Miss Darcy zustande gebracht ist, die zweite als denn weit leichter bewerkstelligen zu können, was vielleicht auch möglich wäre, wenn Miss de Bourgh ihr nicht im Wege stünde. Doch weil Miss Bingley dir erzählt, dass ihr Bruder Miss Darcy höchlichst bewundert und sie nächstens lieben wird, kannst du doch unmöglich glauben, dass seine Gesinnungen sich seit vorigen Dienstag so urplötzlich verändert haben sollten. »Wenn ich Caroline so beurteilte wie du«, entgegnete Jane, »würde mich deine Ansicht sehr beruhigen. Aber ich weiß, dass du ihr Unrecht tust. Caroline ist nicht fähig, irgendjemand geflissentlich zu betrügen, und so muss ich eher glauben, dass sie in dieser Sache selbst betrogen worden ist.« »Ganz recht. Du hättest keinen glücklicheren Gedanken fassen können, da du nun einmal entschlossen bist, meine Ansicht zu verwerfen. Halte Miss Bingley immerhin für den betrogenen Teil. So hast du dein Gewissen beruhigt und kannst sie ohne Bedenken fortlieben, wie du es bisher getan.« Jane äußerte noch manche Besorgnis über das Unerklärliche der schnellen Abreise Bingleys ohne vorhergegangenen Abschied, über die Ungewissheit seiner Zurückkunft und über die mögliche Erfüllung des Wunsches seiner Schwestern. Doch Elizabeth kannte das gläubige Gemüt Janes und wusste es durch mancherlei Trostgründe zu beruhigen. Sie kamen darin überein, die Mutter nur von der Abreise der Familie und nicht von den übrigen Mitteilungen in Kenntnis zu setzen. Mrs. Bennet bedauerte es unendlich, dass die Damen jetzt gerade hätten Netherfield verlassen müssen, wo sie alle auf dem besten Wege gewesen wären, genauer miteinander bekannt zu werden. Nachdem sie ihren Klagen freien Lauf gelassen, suchte sie sich mit der Versicherung zu trösten, dass Bingley doch wenigstens allein zurückkehren und dann eine Mittagsmahlzeit in Longbourn einnehmen würde, das bewusste Familienmahl, wozu sie ihn schon früher eingeladen hatte und welches sie in Gedanken höchst freigebig und reich einrichtete. Die Familie Bennet folgte den nächsten Tag einer Einladung Sir William Lucas. Und Charlotte bezeigte sich abermals so gefällig und aufmerksam gegen Mr. Collins, dass Elizabeth ihr herzlich dafür dankte. Charlotte versicherte der Freundin, dieses kleine Opfer gern zu bringen, und Elizas argloses Gemüt war weit davon entfernt, den wahren Grund ihrer zuvorkommenden Freundlichkeit zu ahnen. Wie hätte sie es auch nur für möglich halten können, dass sie damit umging, Mr. Collins in ihren eigenen Netzen zu fangen? Und wirklich waren alle Anzeichen so günstig, dass Miss Lucas, als die Gesellschaft am Abend auseinanderging, völlig überzeugt war, dass es nur eines längeren Aufenthalts in Herefordshire bedurft hätte, um seinen Entschluss zur Reife zu bringen. Aber hierin tat sie ihm Unrecht. Denn schon am frühen Morgen trieb ihn das mächtig lodernde Feuer seiner Liebe nach Lucas Lodge, um sich ihr vor die Füße zu werfen. Er hatte seine Flucht von Longbourn mit schlauer Vorsicht ausgeführt, um seinen Cousinen keinen Grund zum Verdacht zu geben. Der Vorsatz sollte nicht eher bekannt werden, als bis er ihn zugleich mit dem glücklichen Erfolg anzeigen konnte. Und obgleich ihn Charlottes Betragen Veranlassung gegeben hatte, das Beste zu hoffen, so war er doch seit der Verhandlung am Freitag etwas vorsichtiger geworden. Der Empfang war höchst schmeichelhaft. Miss Lucas hatte ihn von fern kommen sehen und trat ihm jetzt wie zufällig vor dem Haus entgegen, nicht ahnend, welch eine Flut von liebeatmender Beredsamkeit ihr erwartete. In so kurzer Zeit, als es die langen Reden Mr. Collins gestatteten, ward alles zur vollkommensten Zufriedenheit beider Teile abgemacht. Und beim Eintreten in das Haus bat er sie dringend, den Tag zu bestimmen, der ihn zum glücklichsten Sterblichen machen sollte. Charlotte, die bei dieser Verbindung einzig und allein eine gute Versorgung vor Augen gehabt, war es ziemlich gleichgültig, wie früh oder wie spät sie dieses Ziel erreichte. So eilig, wie der Bräutigam wünschte, konnte es jedoch nicht geschehen, doch ward ihm der süße Trost gegeben, dass sein Glück nicht mutwillig oder grundlos hinausgeschoben werden sollte. Sie fühlte selbst, dass ein längerer Brautstand nur dazu dienen würde, sein einfältig linkisches Wesen in das hellste Licht zu stellen und ihm Veranlassung zu geben, sich noch lächerlicher zu machen. Sir William und Lady Lucas erteilten ihre Zustimmung zu der schnell geschlossenen Verbindung mit der größten Bereitwilligkeit. Da sie ihrer Tochter nur ein geringes Vermögen mitgeben konnten, war Mr. Collins schon für den gegenwärtigen Augenblick eine wünschenswerte Partie, und seine Aussichten auf zukünftigen Wohlstand machten sie noch annehmlicher. Lady Lucas überrechnete, wie lange Mr. Bennet möglicher und wahrscheinlicherweise noch unter den Lebenden wandeln könnte, und Sir William erklärte seinen Entschluss, sobald Mr. Collins im Besitz des Longbournschen Gutes sein würde, keinen Augenblick anzustehen, sich samt seiner Gemahlin zu St. James vorstellen zu lassen. Freude herrschte in der ganzen Familie. Die jüngeren Töchter schmeichelten sich mit der Hoffnung, jetzt nun ein oder zwei Jahre früher in die Welt zu treten, und die Söhne fühlten sich von der Angst, Charlotte als alte Jungfer sterben zu sehen, befreit. Sie selbst war sehr ruhig. Sie hatte ihren Zweck erreicht und konnte mit Muße über ihre Zukunft nachdenken. Und diese Betrachtungen fielen im Allgemeinen ziemlich befriedigend aus. Mr. Collins war zwar weder geistreich noch angenehm, seine Unterhaltung langweilig und seine Liebe konnte nur in der Einbildung bestehen, aber sein Charakter war gutmütig und er bot ihr eine sorgenfreie Existenz. Ohne hübsch oder reich zu sein, glaubte sie in einem Alter von 27 Jahren keine höheren Ansprüche machen zu dürfen. Der schwierigste Punkt war jetzt ihrer Freundin Elizabeth, deren Urteil und Meinung ihr über alles galt, den gefassten Entschluss mitzuteilen. Sie fühlte, dass diese sich im höchsten Maße darüber verwundern, ja sie wahrscheinlich deshalb tadeln würde. Und obgleich fest entschlossen, sich dadurch nicht in ihrem Vorhaben irre machen zu lassen, litt ihr Gefühl doch sehr durch diese vorausgesetzte Missbilligung. Sie beschloss, Eliza selbst davon in Kenntnis zu setzen und bat daher Mr. Collins in Longbourn nicht zu verraten, was sich unterdessen hier zugetragen. Mit großer Feierlichkeit legte er das Versprechen eines pflichtvollen Schweigens ab, was ihm jedoch schwer zu halten wurde, indem seine lange Abwesenheit die Neugier des weiblichen Teils der Familie im höchsten Grade erregt hatte. Er ward mit offenen Fragen über sein heimliches Entweichen und langes Ausbleiben von allen Seiten bestürmt und musste seine ganze Schlauheit zusammennehmen, um sich nicht zu verraten. Doppelt schwer, da seine Eitelkeit sich nach dem Triumph sehnte, die schnelle Erwiderung seiner Liebe auszuposaunen. Mit Anbruch des folgenden Tages wollte er die Rückreise antreten und fand denn die Zeremonie des Abschiednehmens noch am selbigen Abend statt. Mrs. Bennet versicherte ihm mit vieler Höflichkeit, dass sich die Familie sehr freuen würde, ihn in Longbourn wiederzusehen, sobald ihm seine Verhältnisse erlaubten, dahin zurückzukehren. »Ihre gütig erteilte Erlaubnis«, entgegnete er mit einer tiefen Verbeugung, »entspricht meiner Erwartung vollkommen. Ich lebte der schönen Hoffnung, eine solche von Ihnen zu erhalten, und Sie können überzeugt sein, dass ich so bald als möglich Gebrauch davon machen werde.« Alle sahen sich erstaunt an, und Mr. Bennet, der keineswegs eine so schnelle Wiederholung des Besuchs wünschte, erwiderte, »Nur nicht auf die Gefahr, Lady Catherine dadurch zu beleidigen. Nein, verehrtester Herr Vetter, lieber Ihre Verwandten vernachlässigt als Ihre Gönnerin und Gebieterin.« »Ich bin Ihnen sehr verbunden für diese freundschaftliche Warnung, und Sie können sich darauf verlassen, dass ich keinen so wichtigen Schritt ohne Ihrer Herrlichkeit Zustimmung tun werde. Sie müssen auch sehr vorsichtig in diesem Punkt sein und dürfen alles andere eher riskieren, als sich Ihr Missfallen zuzuziehen. Sollte Sie es deshalb nicht gern sehen, wenn Sie Ihre Besuche bei uns wiederholen, so bitte ich Sie, ruhig zu Hause zu bleiben und überzeugt zu sein, dass wir uns dadurch nicht beleidigt fühlen werden.« »Ihre Güte und Sorgfalt, bester Mr. Bennet, heischt meine wärmste Dankbarkeit, die ich Ihnen auch gleich nach meiner Zurückkunft in einem Brief auszudrücken entschlossen bin. Meinen schönen Cousinen, Miss Elizabeth nicht ausgenommen, wünsche ich von ganzem Herzen viel Gesundheit und Glück, obgleich meine Abwesenheit nicht lange genug sein wird, solche Wünsche nötig zu machen.« Nach gehöriger Erwiderung dieser Höflichkeit entfernten sich die Damen, nicht wenig erstaunt über die beabsichtigte Wiederholung seines Besuchs. Mrs. Bennet konnte sie nur dadurch erklären, dass sie ihn gesonnen glaubte, eine ihrer jüngeren Töchter zu erwählen, von denen Mary wohl zu überreden gewesen wäre, ihn zu heiraten. Sie erkannte seine guten Eigenschaften und wusste sie zu würdigen. Die Gründlichkeit seiner Betrachtungen gefiel ihr, und obgleich fest überzeugt, ihm in geistiger Hinsicht weit überlegen zu sein, glaubte sie ihn doch durch ihr Beispiel und ihre Aufmunterung zu einem angenehmen Lebensgefährten umwandeln zu können. Doch schon am anderen Morgen sollten Mutter und Tochter jede Hoffnung dieser Art aufgeben. Denn gleich nach dem Frühstück erschien Miss Lucas, um Eliza in einer geheimen Unterredung die Begebenheit des gestrigen Tages mitzuteilen. Die Idee, dass Collins sich einbilden könnte, in ihre Freundin verliebt zu sein, war ihr zwar in den letzten beiden Tagen manchmal als möglich erschienen, dass aber Charlotte ihn aufmuntern sollte, kam ihr ebenso unwahrscheinlich vor, als ob sie selbst ihn aufgemuntert hätte. Ihr Erstaunen deshalb bei dieser Nachricht war so groß, dass sie, die Grenzen des Dekorums überschreitend, laut ausrief: »Versprochen mit Mr. Collins? Unmöglich, liebste Charlotte, rein unmöglich!« Die erkünstelte Ruhe, mit welcher Miss Lucas ihrer Freundin den Vorfall mitgeteilt hatte, machte durch diesen unverhohlenen Vorwurf einer augenblicklichen Verwirrung Platz. Aber sie hatte von Eliza nicht viel weniger erwartet, und sie schnell wieder fassend erwiderte sie mit Ruhe: »Warum so erstaunt, liebste Elizabeth? Hältst du Mr. Collins für unfähig, ein weibliches Herz zu besiegen, weil er nicht so glücklich war, das deinige zu erobern?« Elizabeth hatte sich unterdessen von ihrem Erstaunen erholt, und ihre ganze Selbstbeherrschung aufbietend, fühlte sie sich stark genug, ihr von Herzen Glück zu wünschen und sich über die Aussicht ihrer künftigen Verwandtschaft zu freuen. »Ich kann deine Gefühle erkennen«, entgegnete Charlotte. »Diese Nachricht musste dich notwendig in Verwunderung setzen, da Mr. Collins erst noch so kürzlich den Wunsch, dich zu heiraten, ausgesprochen. Wenn du aber alle Umstände genau erwogen haben wirst, hoffe ich, auf deine Zustimmung rechnen zu dürfen. Ich gehöre und gehörte nie zu den romantischen Gemütern und strebe nur nach einer behaglichen Existenz. Diese hoffe ich zu erlangen, und Mr. Collins Charakter sowie seine Verbindungen und seine Stellung im Leben gewähren mir eine so zuversichtliche Aussicht auf Glück, wie es wenige andere heiraten tun.« Elizabeth konnte hierauf nichts anderes antworten als »Ohne Zweifel«, und nach einer verlegenen Pause kehrten sie zu der Familie zurück. Charlotte entfernte sich sehr bald und Eliza hatte nun Zeit, über das Gehörte nachzudenken. Es dauerte lange, bis sie sich mit dem Gedanken dieser unpassenden Verbindung vertraut machen konnte. Dass Collins zwei Heiratsanträge binnen 3 Tagen zu machen imstande gewesen, erschien ihr weniger wunderbar, als dass der zweite angenommen worden war. In ihren und Charlottes Ansichten über den Ehestand hatte sich immer eine große Verschiedenheit geäußert. Demungeachtet hatte sie nicht geglaubt, dass ihre Freundin in dem entscheidenden Augenblick fähig sein würde, ihr besseres Gefühl dem irdischen Vorteil aufzuopfern. Charlotte als Collins Frau war in ihren Augen ein höchst erniedrigendes Bild. Und zu dem Gram, die teure Freundin nach dieser Handlung nicht mehr so achten zu können wie vorher, gesellte sich die trostlose Überzeugung, dass sie unmöglich glücklich in der selbst erwählten Lage werden würde.